Krankheiten als Folge des Naturverlusts. Eine der prägendsten Folgen unseres Umgangs mit der Natur in jüngster Zeit und dort vor allem mit Tieren dürfte die Corona-Pandemie sein. Wer hätte vor einigen Jahren mit einer globalen Pandemie wie Covid-19 gerechnet? Inklusive aller Konsequenzen von Todeszahlen in Millionenhöhe, Anstieg der Armutsraten, Wirtschaftseinbrüchen, von Lockdowns bis Schulschließungen, von Reisebeschränkungen bis Impfkampagnen. Solche Szenarien galten als vollkommen unrealistisch. Und doch haben wir genau das in den vergangenen Jahren erlebt. Auch wenn der Ursprung von Covid-19 noch nicht endgültig geklärt ist, besteht kein Zweifel daran, dass das Virus von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, möglicherweise von Fledermäusen über das Schuppentier auf uns. Dieses Tier erfreut sich in verschiedenen asiatischen Ländern großer Beliebtheit. Man spricht seinen Schuppen potenzsteigernde Wirkung zu. Das Fleisch gilt als Delikatesse. Deshalb nimmt man an, dass es als Zwischenwirt gedient hat. Das heißt, der Mensch ist in zu engen Kontakt mit Wildtieren geraten. Und dabei kann es immer zu einem Überspringen von Viren und anderen Krankheitserregern kommen. Auch in Zukunft. Schon heute gehen rund 70% aller neu auftretenden Infektionskrankheiten wie Ebola, Zika, Influenza oder HIV, AIDS auf sogenannte Zoonosen zurück. Das sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen und umgekehrt übertragen werden. Nach Angaben des Weltbiodiversitätsrats gibt es noch unglaubliche 1,7 Millionen nicht erkannte Viren, hauptsächlich in Säugetieren, darunter vor allem in Fledermäusen, Nagetieren und Primaten, aber auch in Vögeln, von denen mindestens ein Drittel auf den Menschen überspringen könnte. Je mehr der Mensch natürliche Ökosysteme und ihre Artengemeinschaften verändert, desto wahrscheinlicher sind solche Übertragungen. Besonders stark steigt die Begegnungsrate beim Handel mit Wildtieren, nicht selten auf Märkten. Solche Wildtiermärkte steigern die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Krankheitserregern. Sie gelten übrigens auch beim Coronavirus als der wahrscheinlichste Weg und sollten deshalb jedenfalls dort verboten werden, wo sie nur Luxus und keine Grundbedürfnisse decken. Ohne präventive Strategien werden Pandemien häufiger auftreten, sich schneller ausbreiten, mehr Menschen töten und die Weltwirtschaft mit schlimmeren Folgen belasten als jemals zuvor, urteilt der Weltbiodiversitätsrat. Dabei wären vorbeugende Maßnahmen, so rechnet das Expertengremium vor, trotz hoher Anfangsinvestitionen auf Dauer um ein Vielfaches billiger, als den nächsten Pandemien hinterherzurennen und dann zu versuchen, die Schäden, seien es wirtschaftliche oder gesundheitliche, einzudämmen und zu beseitigen. Pandemien kosten demnach etwa 100-mal mehr als naturfreundliche Maßnahmen wie Wälder zu erhalten oder Naturschutzgebiete auszuweiten.